Verlosung. Dankeschön. Es gibt nichts mehr. Ja, also gleich kommt noch eine super Band. Und der Pferdeschreiber müssen wir die Zeit hinhalten. Und kommt, zwei bekommen die Feuer. Komm, Quatsch. Gut, wir bitten nun auf die Bühne Nettie und seine jüngst gefundene Perle. Bald da wieder auf die Bühne. Ist er weg? So, dazu brauchen wir eine Zauberfee aus dem Publikum, unparteiisch, die hier zieht, wer möchte. Darf ich Sie bitten? Vielleicht auch eine Mutter. Bitte, das ist ja nicht so. Ah ja, komm hoch. Welch? Mein Lieblingslied hier. Ich wollte nie wieder arbeiten. Die Erpressung, das ist. Kann man das akzeptieren? Alter, zieh mal aber zuerst mal hin. Ich meine. So, warte. Guten Abend, Sie sehen ja wieder schick aus heute Abend. Wir kennen uns so. Wie war denn Ihr Name? Wer soll denn uns sagen? Ach, das muss ich nicht so machen. Lass mich doch schon ziehen. Ach so, die Preise. Alter, wichtig. Also, es gibt nur was Geistiges, nur was für den Kopf. Die stehen doch in der Schachtel. Also, es ist egal. Es ist auf alle Fälle immer eine Flasche Sekt. Naja. Für den ersten, zweiten und dritten. Willst du den? So, was machen Sie denn so privat? Gar nichts an. Ich weiß doch, aber manche Sachen, ey, wenn ich die erzählen würde. Dazu gibt es, sag mal, als dritter Preis Jay McInerney, ein starker Abgang, Bright Lights, Big City Roman, überall gute Kritiken, ganz gut, echt. Sag mal, als zweiter Preis gibt es eine LP von Sinalco Fleur S, die einzige übrigens. Sau gut, mein Lieblingslied, Träumen kann da nicht das Ende sein, kann ich sehr empfehlen. Und als erster Preis von Manfred Arnold gestiftet, Bilder für Alphabeten, ein Comicband mit wirklich hervorragenden Beiträgen. Gut, so jetzt lassen wir unsere Zauberfee mal. Also, Lena, kurze Kontrolle. Ach, Scheiße. Ja, alles stimmt. Das Lösungswort hieß Alsmonomo. Ein gewisser M. Verberg. BMD. Ich bitte er oder sie, M. Verberg, zur Bühne. Also, ich würde sagen, M. Verberg. Wo? Ah, eine finstere Gestalt löst sich aus der noch finsteren Nacht. M. Verberg, guten Abend. Was verschlägt Sie auf dieses Festival? Ja, die Saarbrücker Rockszene hat es mir halt angefangen. Woher kommen Sie, mein Herr? Aus Münster. Das ist doch sehr weit. Ja. Was tut man nicht alles für die Püttlinger Rockszene? Ein Applaus für M. Verberg. Ist das? Was ist das? Also, ich kenne den Herrn, den interessiert Bücher nicht so, der steht okay auf Comic. M. Verberg, bitte. Ja. Die Antworten sind richtig. Als Monomo, wir danken unserer reizenden Erzieherin. Es hat gewonnen, also ehrlich, das sind jede Menge. Es hat gewonnen der Fanclub der Hinterwald-Aids-Band. Es war keine Schiebung.